Da sind wir wieder zurück bei Reducation auf Radio Unerhört 90,1. Wir machen jetzt weiter mit dem Bildungsstreik, vorhin schon angekündigt. Wir hatten vorhin kurz vor der Sendung Matze und Alex zu Gast und die haben uns ein kleines Interview gegeben. Das kommt gleich, zuerst aber noch ein ganz netter Jingle, der uns in die Hände gefallen ist. Viel Spaß! In ganz Deutschland gehen Studierende auf die Straße, viele Hörsäle sind besetzt und das Ziel: Abschaffung der Studiengebühren, kritische Wissenschaften und barrierefreie Bildung. 2014. Bildungsinstitutionen sind massiv unterfinanziert, die Lebenserhaltungskosten explodieren. Nicht nur in der Mensa. Doch was passiert? Nichts. Was hat sich geändert? Nichts hat sich geändert. Deshalb am 25. Juni nach Wiesbaden. 345 Euro für ein Semester. 10 Euro mehr für Studierendenwerk, unbezahlbare Mieten für Wohnungen am Ende der Welt. Studiengänge befürchten ihr finanzielles Aus. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße! Wir fordern radikale Preissenkungen im öffentlichen Nahverkehr. Eine solidarische Gesellschaft und Bildung ohne Ausgrenzung und Unterdrückung. Das Ziel? Demokratisierung aller Bildungsinstitutionen. Am 25. Juni in Wiesbaden auf die Straße. Gegen Unterfinanzierung, für selbstbestimmte und barrierefreie Bildung. 12 Uhr, Hauptbahnhof. Für weitere Infos check www.bildungsstreik2014.de. Nicht nur Krümel, wir wollen den ganzen Kuchen. Wir wollen die ganze Bäckerei. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Wir haben jetzt zwei Leute zu Gast vom Bildungsstreik 2014. Das sind zum einen Matze, der ist unter anderem bei den GW-Studis aktiv, und den Alex vom... Arbeitskreis Unterfinanzierung. Genau, danke. Die hatten wir ja auch schon vor zwei Sendungen mal als Gesprächspartnerin. Ja, ihr beiden, erzählt doch mal, wie kam es zum Bildungsstreik in diesem Jahr? Woher kam der Unmut? Ja, konkret ging das dieses Jahr aus von einem Protestbündnis, was sich in Halle im April zusammengefunden hatte. Das waren vor allen Dingen Studierende und Mitarbeitende an den Universitäten im Osten der Republik, würde ich jetzt mal das zusammenfassen, die dort ganz krasse Kürzungen an ihren Universitäten hatten, beispielsweise Schließung ganzer Fachbereiche und so weiter. Also das war halt ein Prozess, der sich ziemlich zugespitzt hatte dort, mit den typischen Folgen, die wir hier auch in Hessen und bundesweit kennen, wie prekäre Beschäftigung an den Universitäten, total überfüllte Seminare und Vorlesungen und einfach eine krasse, ungleiche Betreuungsrelation. Und dementsprechend haben sie sich zusammengefunden, um gemeinsam Proteste zu planen und einen Aufruf zu schreiben, aber hatten auch gleich von vornherein das Ziel, die gesamte bundesweite Unterfinanzierung auch zu thematisieren und haben dementsprechend einen Aufruf geschrieben, der auch als Mobilisierung gleich dienen sollte für einen bundesweiten Bildungsstreik im Jahr 2014. Der ist online zu finden unter www.bildungsstreik2014.de. Ich will den jetzt nicht komplett vorlesen. Der hat aber sozusagen den Grundtenor, dass wir viel mehr Finanzierung im Hochschulbereich brauchen, aber auch vor allen Dingen im ganzen Bildungsbereich, und sagt aber auch gleich dabei, dass das Geld auf jeden Fall da ist. Also da stellt er diese 2,2 Billionen Staatsverschuldung den 10 Billionen Privatvermögen in Deutschland gegenüber und sagt, dass es vor allen Dingen einfach nur eine Verteilungsfrage ist. Und wenn wir halt diese Bildung so qualitativ und gerecht und offen haben wollen, wie wir sie ja immer postulieren, dann müssen wir es halt nur einfach anders umverteilen. Und daraus ist dann der Aufruf für den diesjährigen Bildungsstreik geworden, der sich halt auf die ganze Bildung bezieht und nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch den Schulbereich mit Aufruf zum Protest und vor allen Dingen auch die Beschäftigten, also immer beide Seiten im ganzen Bildungsbereich. Genau, und was, glaube ich, wichtig ist, ist zu sagen, dass der Unmut überhaupt nicht daher kommt, dass wir steigende Studierendenzahlen haben, dass immer mehr Leute studieren. Das ist überhaupt nicht das Problem, das ist toll, das finden wir super. Das Problem kommt einfach daher, dass das Geld, also dass die Mittel nicht mitwachsen, sondern eher weniger werden und umverteilt werden hin zu sogenannten Leuchttürmen, also da, wo das Geld quasi eh schon ist, kommt noch mehr hin. Und das ist so ein bisschen das Ding, woher dieser ganze Unmut im Bildungssystem kommt. Und dabei ist natürlich auch noch wichtig, dass einerseits die Mittel in den Bildungsinstitutionen anwachsen, aber gleichzeitig auch die Finanzierung für die einzelnen Individuen, die dann die Bildung wahrnehmen, mit steigt. Also wir brauchen ganz dringend eine BAföG-Reform, wir brauchen steigende Bedarfssätze und Freibeträge, wir brauchen eine strukturelle Änderung, sodass die Förderung zwischen Bachelor und Master auch klappt. Und wir brauchen eine Anpassung an die Lebensrealitäten der Studierenden. Das muss jetzt auch alles gleichzeitig kommen und das verlangt auch dieses Bündnis konkret gleichzeitig. Und wie sieht das konkret aus? Was sind die Planungen für die Proteste? Ja, es wird sich sozusagen auf zwei verschiedene Zeitschienen geeinigt. Es wird sich darauf geeinigt, dass im Juni, am 25., konkret in der nächsten Woche bereits, dezentrale Demonstrationen sind, die vor allen Dingen die Themen in den Regionen bzw. in den Ländern thematisieren. Also das ist ja so, dass Bildung immer noch Länderaufgabe ist und somit viele Problembereiche einfach bei den Ländern liegen. Aber gleichzeitig gibt es einen riesigen Themenbereich und vor allen Dingen im Bereich der Finanzierung, der durch den Bund in der Zuständigkeit liegt. Und dazu soll es im November, wahrscheinlich am 8. oder 15., das ist noch nicht ganz klar, eine bundesweite Demonstration geben, vorzugsweise an zwei Orten, Berlin und Frankfurt, wo dann halt diese Themen wie zum Beispiel das Kooperationsverbot thematisiert werden oder die mangelnde Ausstattung der Hochschulpakte. So dass halt diese beiden Ebenen, sowohl der Länder als auch des Bundes, in diesen Protesten thematisiert werden. Und für uns ist die relevante Demo in der nächsten Woche in Wiesbaden am Mittwoch. Dort geht es um, Alex, wann geht es nochmal los? Um 12 Uhr in Wiesbaden, ja, am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof um 12 Uhr in Wiesbaden, wo dann halt vor dem Landtag vor allen Dingen und vor den zuständigen Ministerien der Unmut geäußert werden soll. Genau, und dazu lässt sich auch noch sagen, dass es ja eben nicht nur zwei große Demos gibt oder halt mehrere große Demos gibt, sondern eben ganz viele kleine Aktionen überall in verschiedenen Städten. In Marburg haben wir ein bisschen was gemacht, dazu kann ich gleich noch was sagen. In Köln war vor kurzem eine Aktion, in Frankfurt sind Aktionen, in Sachsen sind demnächst mehrere Sachen, die am Laufen sind. Und all das lässt sich irgendwie nachvollziehen über diese Homepage, die bildungsstreik2014.de. Da wird das alles gesammelt, zusammengetragen, man kann sich Berichte angucken, durchlesen und so weiter und darüber auch ein bisschen gucken, was so läuft gerade. Und wer steckt hinter der Demo in Wiesbaden und was sind dort die Themen? Die Demo in Wiesbaden ist von einem recht breiten Bündnis getragen, was initiiert wurde durch die LandesschülerInnenvertretung, also die Landesebene der einzelnen Stadtschülerräte und Kreisschülerräte in Hessen. Und mittlerweile gehören dazu noch die Landesastenkonferenz, gewerkschaftliche Gruppierungen, aber auch der Landeselternbeirat beteiligt sich an der Demonstration. So, das ist echt aus sämtlichen Bildungsbereichen und da auch von allen Seiten der Betroffenen, die passenden Institutionen dabei sind und natürlich viele Einzelpersonen und kleinere Organisationen, wie beispielsweise aus Marburg der Arbeitskreis Unterfinanzierung, zu dem Alex bestimmt gleich noch was erzählen kann. Dementsprechend groß und breit ist auch das Themenspektrum. Und das geht von hochschulspezifischen Themen über beispielsweise bei der LandesschülerInnenvertretung das Thema der Kassenauslagerung, was ein ziemlich spezielles Thema ist, aber was einfach mit der Ermöglichung der Arbeit zu tun hat. Und da sind wir auch gleich bei einem wichtigen Thema, nämlich die Demokratisierung des gesamten Bildungssystems. Also die LandesschülerInnenvertretung braucht natürlich ihre Mittel, damit sie sich selber vertreten kann. Und genauso muss man im Schulbereich für mehr Demokratisierung sorgen, aber natürlich auch im Hochschulbereich, wo es eine krasse Überbevorteilung der Professorinnen und Professoren immer gibt. Sprich, das ist das erste große Thema, Demokratisierung aller Bildungsbereiche. Das zweite Rahmenthema ist die bedarfsdeckende Finanzierung. Alex hatte ja schon gesagt, dass wir immer mehr Studierende haben, was ein glücklicher Zustand ist, damit Leute einfach sich für einen Bildungsweg entscheiden, den sie mögen, aber das einfach nicht mitwächst. Und das dritte Thema ist die soziale Öffnung von Bildung und die Inklusion. Also vor allen Dingen in Hessen läuft die Inklusion, sprich das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung, ohne Behinderung und mit sämtlichen Vor- und Nachteilen in der Gesellschaft ziemlich schleppend an. Es gibt kaum inklusive Schulen. Das geht weiter bei den Hochschulen. In den Hochschulen ist es eine krasse Selektion aufgrund des ökonomischen Herkunftes der Studierenden. Das setzt sich fort bis zu den Professuren, sodass wir derzeit bei den Professuren bei dem niedrigsten Stand von Professoren aus der Arbeiterklasse sind aller Zeiten, sodass man hier halt sagt, man muss dieses Thema möglichst früh angehen im Schulbereich, aber auch im Hochschulbereich. Und das sind sozusagen diese drei Rahmenthemen, die da gesetzt werden. Genau, also wir haben uns, wie gesagt, auf diese drei Themen geeinigt. Darunter fällt aber noch natürlich viel mehr, sowas wie G8, G9 wird ein Thema sein, mal wieder Bachelor, Master wird ein Thema sein, mal wieder die Bologna-Reform, die ja immer noch jetzt irgendwie ja 15 Jahre alt geworden ist und immer noch wütet sozusagen an den Hochschulen. Das wollen wir wieder thematisieren. Aber im Großen sind die drei Forderungen mehr Demokratie, bessere Grundfinanzierung und mehr Inklusion. Und wir bleiben dann auch nicht stehen bei rein Schülerinnen- und Studierenden-Themen, sondern es ist auch wichtig, dass Auszubildende mit angesprochen werden. Wir unterstützen die Forderung der Gewerkschaftsjugenden für ein Grundrecht auf Ausbildung und auch für eine gute Finanzierung und einen ausreichenden Lohn in der Ausbildung im Rahmen der Mindestausbildungsvergütung. Das nehmen wir natürlich auch mit auf. Das ist ja allerhand. Wie sah das denn bisher in Marburg aus? Was habt ihr konkret in Marburg gemacht und wer seid ihr überhaupt hier in Marburg? Genau, also in Marburg hat sich vor ein paar Monaten ein Arbeitskreis gegründet aus verschiedenen Fachschaften, also den Organisationen, die quasi die Studis direkt vor Ort vertreten, weil einfach die Probleme überhand genommen haben. Es gab irgendwie ganz viele Leute, die was machen wollten und wir haben uns gedacht, wir müssen das jetzt mal koordinieren und zusammenbringen und haben daraufhin einen Arbeitskreis gegründet, der einen Arbeitskreis Unterfinanzierung heißt und versucht, das Thema Unterfinanzierung auf die Agenda zu bringen und die Leute anzusprechen und das zu thematisieren, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass unter den Studierenden kaum ein Bewusstsein da ist für das Problem. Also es wird sich aufgeregt über das Problem, aber es gibt kein Bewusstsein, das auch als politisches Problem zu deuten und anzugreifen. Und deswegen haben wir uns gegründet als Arbeitskreis und haben schon mehrere kleinere Aktionen gemacht. Letzte Woche war, diese Woche, Dienstag, waren wir vor der Mensa ein paar Leute und haben Menschen Kreide in die Hand gedrückt und gesagt, schreibt eure Bildungswünsche auf. Wir haben nächste Woche Montag eine Podiumsdiskussion geplant mit vier Leuten, mit Studierenden, mit Profs, mit Leuten extern außerhalb von Marburg und wollen da über das Bildungssystem sprechen. Wir organisieren am Dienstag, das ist nicht der Arbeitskreis, sondern die GEW und die DGB-Jugend und Verdi, eine Veranstaltung zum Thema Beschäftigungsverhältnisse an der Uni und versuchen so ein bisschen darüber auf den kommenden Bildungsstreik aufmerksam zu machen und Themen zu platzieren und versuchen eben über so kleinere Sachen zu mobilisieren und ein Bewusstsein zu schaffen. Und was sind die Probleme, die sich hier konkret in Marburg ergeben? Also in Marburg, ganz konkret haben wir ja dieses Jahr einen ganz enormen Zuwachs an neuen Studis und das ist ja wie gesagt super. Ich glaube, wir haben irgendwie 17% Zuwachs an Studienanfängerzahlen und ich glaube hessenweit 9%. Das kommt so ein bisschen daher, dass in Hessen ein ganz, ganz schlimmes System herrscht, inwiefern diese ganzen Gelder, die vom Land bereitgestellt werden, verteilt werden. Und zwar wird das verteilt anhand der Studierendenzahlen. Es wird nicht fest zugewiesen, sondern es gibt einen Topf, der ist so, der ist gedeckelt und dann werden Gelder verteilt, inwiefern die Studierendenzahlen steigen. Das heißt, wir haben eine Konkurrenzsituation in Hessen. Die hessischen Unis müssen miteinander konkurrieren. Es geht darum, wer hat mehr Studierendenzahlen, wer bekommt mehr Studis und bekommt dann dementsprechend auch mehr Geld, aber auch erst in 2 Jahren. Und das führt dazu, dass wir massive Zuwachszahlen haben, überhaupt keinen weiteren Zuwachs an Geldern. Es wird nicht mehr Lehre gemacht, aber es gibt viel mehr Studis und es gibt ein Riesenproblem, wie man mit diesem Riesenzuwachs an Studis umgehen soll. Das weiß irgendwie keiner. Es gibt irgendwie 800 neue Lehramtsstudis. Keiner weiß, wie man die ausbilden will. Keiner weiß, an welche Schulen die kommen sollen. Wo sollen die Praktika machen? Das ist alles noch irgendwie ein großes Fragezeichen. Und wir haben überfüllte Seminare. Also es gibt Seminare sind größtenteils für 30 Leute ausgelegt. Da sitzen aber irgendwie 100 drin teilweise. Und man kann sich vorstellen, dass die Luft zum Schneiden, da kann man nicht diskutieren. Da gibt es Referatsgruppen, die sind irgendwie 17 Leute, ja, da gibt es irgendwie, also 12 Leute groß oder so. Und also das sind keine vernünftigen Bedingungen, unter denen man irgendwie studieren kann. Und dieses Problem wollen wir angehen und auch irgendwie dann das Thema Mittelbau, also Leute, die an der Uni arbeiten und keine Profs sind, die haben zum Teil ganz schlimme Bedingungen, werden immer schlechter, müssen immer mehr Lehre machen, immer mehr Studis betreuen, immer mehr Hausarbeiten lesen und kriegen nicht mehr Geld dafür. Ja, jetzt vielleicht so ein bisschen abschließend und sind ja noch die, oder also manchem wird vielleicht noch der Bildungsstreik 2009 im Gehör sein. Wie schätzt ihr denn das Potenzial des diesjährigen Bildungsstreiks ein? Also ich kann wenig außerhalb von Marburg sagen. Es wird relativ viel in Frankfurt mobilisiert, in Wiesbaden, in Offenbach und so weiter. Da kann ich wenig sagen. Ich kann sagen, dass das Potenzial in Marburg für die Demo ganz gut aussieht, glaube ich. Also ich glaube, wir werden dann ein paar Leute hinbekommen. Wir haben Busse organisiert. Die Busse fahren ja vom Hauptbahnhof los um 9 Uhr am Mittwoch. Und dann geht es direkt nach Wiesbaden. Alle dürfen mitkommen, auch Leute, die nicht studieren, Leute, die nicht Schülerinnen sind. Jeder, der in diesen Bus steigen will, darf da rein. Und wir freuen uns über möglichst viele Leute und wir hoffen, dass es viele werden für die Demo. Ich glaube, aber dass das Potenzial über so eine Demo hinaus eher verhalten ist, weil ich glaube, dass das Problem noch nicht so sehr in den Köpfen ist. Leute bekommen es täglich mit, aber es wird nicht irgendwie als politisches Problem wahrgenommen. Ja, ich denke auch, dass wir derzeit halt nicht so ein existenzbedrohendes Riesenproblem wie beispielsweise Studiengebühren in Ort haben. Aber ich denke schon, dass sich die Leute langsam bewusst werden, dass wir einfach eine krasse Unterfinanzierung haben, die einfach dem Anspruch überhaupt nicht mehr gerecht wird von Bildung. Und vor allen Dingen auch die Beschäftigten werden das immer mehr merken, was die Finanzierung mit den Arbeitsverhältnissen macht. Also im Hochschulbereich haben wir mittlerweile 9 von 10 Befristungen. Also 9 Stellen von 10 Stellen sind befristet. Dabei ist es noch über die Hälfte auf Teilzeit, aber sogenannte Zwangsteilzeit. Also die Leute wollen das eigentlich nicht, aber kriegen nur halbe Stellen. Und ich denke, dass man vor allen Dingen da auch in Zukunft mit mehr Widerstand und Protest rechnen muss. Und da hoffen wir uns natürlich, dass es da einen gemeinsamen Protest auch gibt zwischen den einzelnen betroffenen Gruppen. Und insofern vielleicht noch ein bisschen mehr Mobilisierung, als wir das gerade sehen können. Genau, wir hatten ja 2009 einen riesigen großen Streik oder ein riesig großes Mobilisationspotenzial für den Bildungsstreik, weil es eben um Studiengebühren ging. Es ging Leuten an den Geldbeutel und die haben wir irgendwie abgeschafft. Darüber hinaus sind aber die Verhältnisse eigentlich noch viel schlechter geworden. Also es ist in den letzten 5 Jahren an den Unis wesentlich voller geworden, es ist weniger Geld da und von daher ist da irgendwie schon was am Schwelen so ein bisschen. Aber konkret ist es irgendwie noch nicht, aber das versuchen wir eben gerade über den Bildungsstreik hinzubekommen und Leute aufzurütteln und hoffen, dass sich das in den nächsten Monaten entwickelt und so ein Schneeball lostritt. Hoffen, dass der Schneeball auch im heißen Hochschulsommer ins Rollen kommt. Wir wünschen euch viel Erfolg und bedanken uns für das Gespräch. Und wir sind wieder zurück im Studio. Wie gesagt, das war hier gerade vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, unsere 2 Stunden neigen sich mal wieder dem Ende zu. Und bevor wir schließen, sei noch an eine Demo, die wir quasi mit der ganzen Sendung heute schon angekündigt haben, aber noch nie konkret erinnert, nämlich an die Gegen Nation und Mythos Demo in Frankfurt am Main am 5. Juli ab 14 Uhr auf dem Campus Bockenheim. Wer den Aufruf lesen möchte, den die Gruppe Free Education Movement Marburg, zu der wir auch gehören, mit unterstützt, der seien auf die Internetseite www.freedom.net hingewiesen. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich da. Und verabschieden uns. Danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Achso, und natürlich haben wir einen Song noch. Wir hören Fat Tony featuring Antilopengang und Yuzu Yu Vorurteile. Auch das ein Musikwunsch. Viel Spaß.